Der stellvertretende Vorsitzende des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK Choi Ryong-hae, Sondergesandter des Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Jong-un, verließ nach der Teilnahme an der Antrittsfeier des Präsidenten der Republik Nicaragua am 12. Januar die Hauptstadt Managua. Während seines Aufenthaltes in Nicaragua besichtigte er die Städte Managua und Granada.